Father in heaven, thank you for your presence tonight. Vater, danke für deine Gegenwart heute thank Abend. Thank you for our awesome worship team. Danke für unser so super tolles Worship Team. That just lives before you. Das einfach vor dir lebt. And serves you with all und their heart. Dient mit ganzem Herzen. Thank you for everyone here who took the time to be here tonight. Danke für jeden einzelnen hier, die sich die Zeit genommen haben, hier zu sein heute Abend. Because they love you. Weil sie dich lieben. We pray that you would manifest yourself to us. Wir bitten dich, dass du dich uns manifestierst. Open up the heart, open up the eyes of our understanding. Öffne unser Herz und öffne die Augen unseres Verständnisses. That we might understand the riches we have. Und dass wir die Reichtümer verstehen, die wir haben. And our inheritance. Und unser Erbe. Speak to us. Sprich zu uns. Let us leave tonight a different person. Lass uns einfach hier völlig umgestaltet herausgehen. Moving faith from faith to faith. Indem wir gehen vom Glauben zum Glauben. And from glory to glory. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. If there's someone new here tonight, we pray especially that you would be with them. Und wenn jemand heute zum ersten Mal da ist bei uns, wir bitten ganz besonders, dass du bei diesen Personen bist and reveal yourself to them, und dich ihnen offenbarst. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week we were talking about the healing of the orphan heart. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Heilung des verwaisten Herzens. Dr. Mark Stibbe has a series called Healing the Orphan Heart. Dr. Mark Stibbe hat eine Serie über die Heilung des Herzens, was verwaist ist. 3 CDs you can get online. 3 CDs, man kann sie online bestellen. And he says that the greatest problem in the world today is fatherlessness. Und er sagt, dass das größte Problem in der Welt heutzutage einfach Vaterlosigkeit and ist. And it plagues the church. Und es plagt auch die Gemeinde. We follow Christ. Wir folgen Christus. We sing about Jesus. Wir singen über Christus. But the image that we have of the Father is not true. Aber das Bild, was wir über den Vater haben, ist nicht wahr. So we never really cry out, Abba, Father. Und so rufen wir nie zu ihm aus, wirklich ernst, Abba, Vater. In Galatians chapter 4, verse 6. In Galater Kapitel 4, Vers 6. Also in Romans 8. Oder auch in Römer 8. Talks about how the Holy Spirit comes inside of us. Da wird darüber gesprochen, wie der Heilige Geist einfach in uns hineinkommt. And the Holy Spirit prompts us to speak to God. Und der Heilige Geist uns einfach dazu drängt, zu Gott zu sprechen. And call him Papa. Und ihn Papa I've zu nennen. Tried to call God Papa many times in my journal. Ich habe versucht, einfach Gott Papa zu nennen, viele Male in meinem Journal, in meinem Tagebuch. The best I could come up with is Papa God. Das Beste, was ich da schreiben But konnte, war Papa Gott. Papa just doesn't fit somehow. I don't know. Papa, irgendwie passt das für and mich and nicht. Somehow it must go back to my relationship to my dad. Und irgendwo muss das zurückbeziehen auf die Beziehung, die ich da habe mit meinem Vater. Because my dad was never a papa. Mein Vater war nie für mich ein Papa. He was dad. It's er war dad. Dad. And this is the problem und that das ist das Problem. We take the image of our earthly father. Wir nehmen das Bild, was wir von einem irdischen Vater haben. We transfer it to our heavenly father. Und wir übertragen das auf unseren himmlischen Vater. And then we wind up following Jesus with all our heart. Und schließlich enden wir damit, dass wir Jesus folgen von ganzem Herzen. Which is wonderful. Was wunderbar ist. But Jesus wants to bring us to the Father. Aber Jesus möchte uns doch zum Vater bringen. Darum geht's doch. So, I want to read a verse in Hebrews 1 that will help us tonight. Vers lesen aus Hebräer Kapitel 1. Der wird uns helfen. And here it is. Hebrews 1:3. Hebräer Kapitel 1 Vers 3. And he, Jesus, is the radiance of his glory. Und er, Jesus, ist das Erstrahlen seiner Herrlichkeit. Of the Father's glory. Der Herrlichkeit des Vaters. And the exact representation of the Father's nature. Und das exakte Ebenbild der Natur des Vaters. And upholds all things by the word of his power. Und er erhält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Jesus is the exact representation of the Father. Jesus ist das exakte Ebenbild des Vaters. And the radiance of the Father's glory. Und das Ausstrahlen der Herrlichkeit des Vaters. So what we want to do, was wir tun wollen, is we want to look at Christ. Aber wir wollen auf Christus schauen. And take the image of Jesus and paste it on the Father. Und wir wollen das Bild Jesu nehmen und es auf den Vater übertragen. And we want to come against the tendency to paste the image of our earthly father on our father. Und wir wollen einfach da uns gegen diese Neigung richten, dass wir unser irdisches Bild von unserem irdischen Vater auf den himmlischen Vater übertragen. And we want to begin to believe who Jesus is, his awesomeness. Wir wollen einfach anfangen, wirklich zu glauben, wer Jesus ist in seiner absoluten Erstaunlichkeit. And understand that that's who our Father is. Und begreifen, dass das ist, was unser Vater ist. And in Luke chapter 15, the story of the prodigal son. In Lukas Kapitel 16, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus blows away the cultural norm of a father. Jesus, er of God, of the picture of God. Er räumt da die kulturellen Vorstellungen, diese Normen über das Bild des Vaters by presenting God as a father, als ein Vater, as a loving father, als ein liebevoller Vater, as a father who is waiting for his son to come back, als ein Vater, der nur darauf wartet, dass sein Sohn da wiederkehrt. And when he sees him, he runs to him. Und wenn er ihn sieht, dann läuft er auf ihn zu. Puts the ring and the robe and the whole thing. Und er gibt ihm den Ring und das Gewand und all das. Kills the fatted calf. Und er schlachtet das Mastkalb. But would we do that really? Würden wir das auch machen? If your younger brother came back home. Wenn dein jüngerer Bruder zurück nach Hause kommt. If you were in the situation. Wenn du da in der Situation wärst. I think I would sit there and think. Oh, look who's coming. I wonder if there's a little bit more respect now. Mal schauen, ob jetzt ein bisschen mehr Respekt in ihm ist. Well, let's just see. Schauen wir das mal an. I think I would probably pace along the porch on the house. Ich würde vielleicht so auf der Terrasse vor dem Haus einfach so hin und her gehen. I wonder if he realizes how right I was. Ich frage mich, ob er erkannt hat, wie sehr ich doch recht hatte. I wish he would hurry up. Und vielleicht mal schauen, ob er sich beeilt. It's warm out today. Es ist warm. Es ist sehr warm. And I don't want to wait too long here. Ich möchte jetzt hier nicht zu lange warten, sondern mal sich beeilen. But the father sees him. Aber der Vater sieht ihn von weitem. This isn't just any father, this is God. Es ist nicht irgendein Vater, es ist Gott selbst. This is a picture of God. Das ist ein Bild von Gott. That God is running toward us. Dass Gott einfach auf uns zuläuft. That's not my earthly father. Das ist nicht mein irdischer Vater. I remember, my father was working on the car. Ich kann mich daran erinnern, mein Vater, er arbeitete da am Auto. And I was running down the driveway. Und ich lief da die Garageneinfahrt entlang. But it kind of slopes down. Und das geht so ein bisschen da leicht bergab. And there was a step there. Und dann ist da so eine kleine Stufe. And I'm running full speed and I went off the step. Und ich rannte da so mit vollem Tempo. And when I landed, I lost my balance and I did an airplane dive. Und als ich gelandet bin, habe ich mein Gleichgewicht verloren und wie ein Flugzeug einmal abgetaucht. And my hands are bleeding. I'm laying on the ground. Und da bin ich, meine Hände, die bluten, ich liege da auf dem Boden. I have pebbles in my skin. Und da habe ich da diese Kieselsteine in meiner Haut. My father walks over. Und mein Vater, der kommt rüber. Picks me up. Greift mich hoch. And smacks me in the head. Und haut mir nochmal eine in über the head, he goes, boom. Und boom. He says, don't be so clumsy. Sei nicht so tollpatschig. I said, Dad, I'm bleeding. Papa, ich blute. And I need one in the head now. Und jetzt krieg ich noch einen rübergezogen. My father was—he was brilliant. This was his favorite thing. Mein Vater war ganz brillant, war. He could pick you up by the ear. Er konnte dich so heben beim Ohr. And drop you. Und dich fallen lassen. But before you went back down. Aber bevor du dann irgendwie da he could slap you. Dann würde er dir noch mal einen rüberziehen. He was so good at this. Okay. It was just whoop, boom. Okay. You know? Einmal rauf whoop, boom. Und zack. He was so quick. Er war so schnell. Whoop, boom. And you know, you have these memories and you think, what was that all about? Und dann hat man solche Erinnerungen und dann denkt sich, wow, was war das gerade? So you transfer this over to Papa God. Und plötzlich wird das übertragen auf Papa den Gott. And then you just kind of drift over to Jesus and the Holy Spirit. Und dann weist du so rüber ab zu but Jesus und dem Heiligen Geist. But you never really have this relationship with Father. Und dann bist du da so einseitig und hast nie wirklich diese echte Beziehung mit dem Vater. Something in the soul always transfers this image over to him. Denn etwas in der Seele überträgt er dieses Bild immer auf ihn. And so we have this orphan spirit even in the church. Und so haben wir diesen verwaisten Geist eben gar in der Gemeinde. But what we want to do is look at Jesus closer. Aber was wir machen wollen, wir wollen einfach uns Jesus mal genauer anschauen. And not through our church culture. Und nicht durch unsere Gemeindekultur. I think that's one of the biggest hindrances. Ich glaube, das ist eines der größten Hindernisse. We grow up in a church culture. Wir wachsen so auf in so einer Gemeindekultur. And then we read the scripture through the glasses of our church culture. Und dann lesen wir die Schrift durch diese Gläser unserer Gemeinde- oder Kirchenkultur. And then we start saying things about Jesus that are not true. Und dann sagen wir Dinge über Jesus, die da gar nicht wahr sind. He could not have done that because he would never do that. Das kann er nicht gemacht haben, weil das würde er doch nie tun. Because our culture would never do that. Weil unsere Kultur würde das nie Jesus tun. Could not have done that. Nein, Jesus kann das nicht could getan haben. Really be the friend of a sinner. I mean, not a real sinner. Er kann auch nicht wirklich der Freund von Sündern sein, also we're wirklich, also echten Sündern. He was a friend of general sinners, you know. Also so like im allgemeinen us, Sündern, ja. Not the friend of real sinners. Aber von echten Sündern, na. But he was. Aber er war's. He really, really was. Er war der Freund. And to begin to understand this, we have to let God love sinners through us. Aber um das wirklich verstehen zu können, müssen wir zulassen, dass Gott einfach Sünder durch uns liebt. We had this prayer march on Thursday. Am Dienstag war ein Gebetsmarsch. With a bunch of churches, we were about 80 people. Eine ganze Reihe von Gemeinden, es waren so etwa 80 Leute vielleicht. We met at the Rathaus. Wir trafen uns am Rathaus. That's nice. Different people from different churches and eine ganze Reihe von Leuten aus verschiedenen Gemeinden. At the same time they had this this gay community kind of thing at the Rathaus. Und zur gleichen Zeit war da so eine Versammlung der Gay Community, also der Homosexuellen. These like really tall models walking around. Und da liefen so diese großen Modelle herum. With high heels and mini skirts. So mit hochhackig und so Miniröcke. Like super foxy, you know? Okay, super foxy. But then you realize these are guys. You know? Und dann denkst du, wow, die schauen aber, these are men, oh, das sind aber Männer. You know? These are men. Das sind Männer. And I just walk in, you know, the crowd went ahead of me, the prayer crowd went through. Und da ging also die Gebetsmenge, gingst du da durch. I just kind of laid back a little bit, trying to take a few pictures. Ich habe mich ein bisschen mal zurückgelehnt, habe gedacht, so einen kleinen Moment. And I just kept thinking, hab mir gedacht, God loves that guy. Gott liebt diesen Mann. Just like that. Genauso wie er da ist. Not because of that. Nicht wegen dem. Not in spite of that. Und nicht trotz der Tatsache. But God loves that guy just like that. Gott liebt ihn einfach. And God is always inviting us into a process to become like him. Und Gott lädt uns immer ein in einen Prozess, dass wir so werden wie er. And it was just so nice to be right in that community. Und es war einfach so schön, da mittendrin zu sein. And to just let God's love flow through your heart. Und dann einfach zu erleben, wie Gottes Liebe einfach durch das Herz strömt. And just in your mind, just confess, God loves that person. Und im Gedanken einfach zu bekennen, ja, Gott liebt diese Person. Er liebt diese Person. There was this guy running around in his underwear. Und da war jemand, der lief herum, so in der Unterwäsche. And it was not nice to look at. Und das war nicht so schön anzuschauen. I wouldn't want a little kid to look at that. Möchte also auch nicht, dass vielleicht mein Kind da sich das angeschaut yes, hätte. Yes, yes. And God loves that guy. Und doch, Gott liebt diese Person. Now, where am I? Okay. Philip asked the question. Philippus stellt diese Frage. John chapter 14. In Johannes Kapitel 14. Lord, show us the Father. Herr, zeig uns den Vater. We won't ask you another question. Und wir werden dir keine Fragen mehr stellen. I mean, it's enough. Das genügt just uns. Show us the Father. Zeig uns doch bitte den Vater. Finally. Schließlich bitte. And Jesus says. Und Jesus sagt. How long have I been with you? Wie lange bin ich jetzt bei euch? He who has seen me. Wer mich gesehen hat, has seen the Father. Hat den Vater gesehen. Now, if you look at the Gospel of John, it's all about the Father. Wenn ihr euch das Johannesevangelium anschaut, da dreht es sich die ganze Zeit den Vater. And all about Christ. Alles über Christus. And when we look at Christ, und wenn wir Christus anschauen, we are seeing the Father. Dann sehen wir den Vater. Think about some of the stories in the Gospel of John. Denken wir darüber nach, die Geschichten im Johannesevangelium. John chapter 1. Johannes Kapitel 1. Jesus is the Son of God. Jesus ist der Sohn Gottes. And he is full of grace and truth. Und er ist voll Gnade und voll Wahrheit. But that's the Father. Aber das ist der Vater. The Father is full of grace and truth. Der Vater ist voll Gnade und Wahrheit. The Father is full of grace and truth. Der Vater ist voll Gnade und Wahrheit. What is the work of God to believe? Was ist das Werk Gottes? To believe. Zu glauben. And to the spirit of faith is to speak. Und der Geist des Glaubens ist einfach auszusprechen. 2. Corinthians chapter 4 verse 15. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 15. Verse 13. 13. To speak. The spirit of faith is to speak. Der Geist ist einfach das auszusprechen. The work of God is to believe. Das Werk Gottes ist zu glauben. The spirit of believing is speaking. Aber der Geist des Glaubens ist einfach das zu bekennen, so das auszusprechen. So I begin to speak of my Father. Und so beginne ich einfach über meinen Vater zu sprechen. According to what the scripture says. Gemäß dem, was die Schrift sagt. And what I begin to believe. Und wenn ich dann anfange, das zu glauben. Over against what my past experiences trying to paste on the Father. Entgegen dem, was vielleicht meine vergangenen Erfahrungen in meinem Leben versuchen, da auf den Vater zu übertragen. You do something wrong, you do something stupid, du machst etwas you verkehrt, fail, vielleicht irgendwie etwas think, Dummes so. God's not interested in me. Gott kann nicht an mir interessiert sein. He's not interested in me. Doch nicht an mir. Be careful what you're putting on the Father that's coming from your other father. Sei vorsichtig, was du da von deinem leiblichen Vater praktisch auf den göttlichen Vater überträgst. God doesn't have time for me. Gott hat keine Zeit für mich. Oh, he's angry at me. Der muss zornig auf mich sein. He probably thinks I'm worthless. Er denkt wohl, dass ich wertlos bin. Where are these thoughts coming from? Woher kommen diese Gedanken? Maybe coming from your old father, your earthly, maybe kommen from your earthly father. Von deinem irdischen Vater. If not from your earthly father, maybe from an older brother. Wenn vielleicht nicht von einem irdischen Vater, vielleicht von einem älteren Bruder. Or an uncle or an employer. Oder von einem Onkel oder einem Arbeitgeber. And we need to by faith, do the work of God and believe the truth about our Father. Und wir müssen im Glauben einfach das Werk Gottes tun und die Wahrheit über Gott den Vater wirklich glauben. John chapter 1, Jesus is the Son of God. Johannes Kapitel 1, Jesus ist der Sohn Gottes. John chapter 2, he's the Son of Man. Johannes Kapitel 2, er ist der Sohn des Menschen. He turns the water into wine. Und er verwandelt das Wasser in Wein. What does that tell us about the Father? Was sagt uns das über den Vater? The Father is culturally relevant. Dass der Vater einfach ganz kulturell relevant ist. I mean, come on, with some churches, they would love to change this around. Bei einigen Gemeinden wäre es vielleicht so, die würden das genau umdrehen. They would say they'd be more happy if it read like this. Sie wären glücklicher, wenn es vielleicht so da stehen würde. So Jesus came to the wedding in Cana. Jesus kam zu der Hochzeit in Kana. And there was an overabundance of wine. Und da war ein Überfluss an Wein. So Jesus, being the holy God, Jesus, der ja der heilige Gott, changed the wine into water. Verwandelte den Wein in Wasser. The scripture says that they, after they had drunken pretty much wine and it was all gone. Und die Schrift sagt, nachdem sie da so eine ganze Menge an Wein getrunken hatten, Jesus und es dann plötzlich he's in the situation. Jesus sieht die Situation, er his erkennt mom sie. Talks to him. Seine Mama spricht mit ihm. Do something. Mach was. Okay, woman. Okay. Frau. Okay. Bring me as much water as you possibly can. Bring mir so viel Wasser, wie ihr nur da habt. Okay. Now take a little bit and give it to the head waiter. Und dann nimm mal ein bisschen davon und gib es dem Speisemeister. Watch this. Und schaut. The guy tastes it. Der Mann, er prüft es. Takes it to the groom. Und gibt es hin zum Bräutigam. Or the head of the party. Oder wer der Zeremonienmeister ist. Where did you get this from? Und fragt, wo hast du das this her? This is like excellent wine. Wow, das ist exzellentester Wein. Now think about it. Denk drüber nach. God knows what excellent wine tastes like. Gott weiß, wie exzellenter Wein schmeckt. How does God know? Woher weiß der das? How does he know what it tastes like? Wie kann er das nur wissen? How does he know how to make excellent wine? Woher weiß er das, wie man exzellenten Wein macht? It's our God. Es ist Gott. This is God the Father. Es ist Gott der Vater. He's savvy. He's cool. Er ist einfach klug. Er ist he's smart. In touch. Er hat da he's einfach die Dinge. Culturally relevant. Er hat eine direkte Beziehung. Er ist kulturell relevant. Sometimes we're in a situation we think, what would I can't pray about this. Sometimes we're in a situation. Wenn wir in einer Situation manchmal, sind, yeah, manchmal wir sind in einer Situation. And I think. Und ich denke das so. God doesn't care about this. Gott kümmert sich doch darum nicht. Come on, Rob, there's people in prison camps today. God doesn't care about this. Er kann sich doch um das nicht kümmern. Da gibt's Leute in Gefangenenlagern. He does. Aber er kümmert sich drum. God cared that the wine tasted better. Gott kümmerte sich darum, dass der Wein wirklich besser schmeckte. So what are we going to do here? Let's change was the water into wine? Sollen wir jetzt Wasser und Wein vertauschen? No. Nein. Let's change the water into excellent wine. Lass uns vielmehr das Wasser zu exzellentem Wein machen. Do you think the Father was smiling or not smiling? Denkt ihr nicht, dass der Vater dabei gelächelt hat? I think he was in heaven having a good time. Ich glaube, er war im Himmel und er hat eine gute Zeit dabei gehabt. And when that guy tasted the wine, he just went, yeah. Als er diesen Wein geschmeckt hat, dieser Speisemeister, sagt er, think ja. Of the other stories in the Gospel of John. Schaut mal andere Geschichten im Johannesevangelium. John chapter 3, Jesus is the great teacher. Johannes Kapitel 3, da ist Jesus der großartige Lehrer. But what does he teach us? Aber was lehrt er uns? He teaches us that God so loved this world. Da lehrt er uns, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. That he sent his only begotten son. Dass er seinen einzigen Sohn sandte. Whoever would believe in him would not perish. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. But have eternal life. Sondern ewiges Leben and hat. That the son didn't come to judge the world. Und der Sohn kam nicht, um die Welt zu richten. John chapter 4, he's the great soul winner. Johannes Kapitel 4, er ist der großartige Seelengewinner. Woman, if you knew the gift of God, Frau, wenn du die Gabe Gottes wüsstest, you'd be asking me for a drink of water. Dann würdest du mich um ein bisschen was zu trinken bitten. Why don't you go get your husband? Und warum gehst du nicht los und schau mal nach deinem Mann? I don't have a husband. Ich habe keinen Ehemann. That's right. Das ist richtig. You've had five. Du hattest fünf. And the guy you're living with now is not your husband. Und der, mit dem du jetzt lebst, ist auch nicht deiner. Jesus, the great soul winner. Jesus, der großartige Seelengewinner. And it tells us that the Father is seeking us. Und seeking us. Das zeigt uns, dass der Vater nach uns sucht. Er sucht uns. Because it goes on to say, Jesus said, and he told her, the Father is seeking true worshipers. Jesus sagte ja, der Vater, er sucht nach wahren Anbetern. God the Father is seeking you. Gott der Vater, er sucht tonight nach dir. Tonight he's seeking you. Heute Abend, er sucht nach dir. God the Father. Gott of our der Lord. Vater. He's Papa God. Der Vater unseres Herrn, er ist Papa Gott. When we get to heaven, two things, at least another two things we'll recognize. Wenn wir in den Himmel kommen, da gibt es zwei weitere Dinge, die wir dann erkennen werden. But Jesus and the Father are like the same. Jesus und der Vater, sie sind die they're gleichen. Like twins or something, wie Zwillinge. You know, they're two people, but they're the same. Zwei Personen und doch ganz when they gleich. Laugh, they kind of laugh the same. You know? Wenn sie beide lachen, like, die lachen beide gleich. They're like the same. They're so cool. They're just wow. Sie sind ganz gleich. Sie sind so cool. Wow. Number two. Punkt zwei. We will be shocked. Wir werden schockiert sein. Totally surprised. Völlig überrascht. At how much God is waiting to show us his love. Wie sehr Gott darauf wartet, uns seine Liebe zu zeigen. That picture in Luke 15 that God is waiting, the Father's waiting. Bild in Lukas 15, dass der Vater nur darauf wartet. You think when we get to heaven the angel is going to bring us and say, okay, you know, he picks us up off the earth, we die, he gets our spirit. Wir sterben, er nimmt unseren Geist mit. Takes us to heaven and it's like whoa, whoa, whoa. I'm here. Oh, da bin ich. Wow. Wow. This is cool. Do I get to see God at some time? Kann ich auch mal Gott sehen? Well, not today. I mean, noch come on, God's heute. Busy, you know? Er ist beschäftigt. He's, all right, tomorrow. Morgen. He's out there. See him? Da, way over there. Sehen. Da drüben, ja. I think when we get there, ich glaube, wenn wir da hinkommen, God is waiting, according to that story, waiting to lavish us with his love. Gott wartet darauf, uns einfach mit seiner Liebe zu überhäufen. My father was not waiting to lavish me with his love. Also mein Vater hat nicht so gewartet auf mich. My father's a great guy, you know. Mein Vater war ein großartiger Mann. He worked hard. Er hat hart gearbeitet. He never drank, he didn't smoke. Er hat nicht geraucht. Just worked and worked and worked. Er hat einfach gearbeitet und gearbeitet. I know nothing about that. He worked and worked and just worked. Er hat immer gearbeitet. And one night we used to play tennis, you know, early in the morning. Also wir haben immer früh am Morgen Tennis Sunday gespielt. Morning. Sonntag früh. I had to play tennis as a 16-year-old at 6 o'clock on Sunday mornings. Als ich so 16 Jahre alt war, musste ich um 6 Uhr früh auf dem Tennisplatz stehen und Tennis spielen. So 5:30 every Sunday morning my father would wake me up. Und da 5:30 jeden Sonntag, mein Vater würde mich aufwecken. But I didn't come home till 2. Aber ich bin ja nicht nach Hause gekommen vor 2. And so he would say, tonight you got to be home by 12 o'clock. Heute Abend musst du um 12 zu Hause sein, ja? I'm 16. Mann, ich bin 16. Nobody's going to be home at midnight. Nobody. Niemand ist mit 16 da Mitternacht zu Hause. So I come home. Ich komme nach Hause. And I look through the kitchen window. Da schaue ich durch das Küchenfenster. And there's my father in his pajamas waiting for me. Und da ist mein Vater in Pyjama und er wartet schon auf mich. So I'm looking through the window. Und ich sehe das durch das Küchenfenster. From the porch, and I'm just looking at him from the dark, you know, from the dark. Im Finsteren kann ich das so sehen. So he goes to the bathroom. Er geht eben da auf Toilette. And I sneak in. Und ich schleich mich rein. And I go to sleep. Und ich leg mich schlafen. And then about 2 hours later. 2 Stunden später. Boom, boom. He comes in smacking me. When did you come home? Und er haut mich, wann bist du reingekommen? I said, Dad, I've been home all night. Ich bin den ganzen Abend schon zu Hause. So we've had a good relationship. Wir hatten eine gute Beziehung. Jesus is revealing the Father. Jesus offenbart den Vater. He's a son of God. Er ist der Sohn Gottes. Full of grace. Voll Gnade. He's a son of man. Er ist der Sohn des Menschen. Culturally savvy, culturally relevant. Kulturell ganz schlau und auch relevant He's für die Kultur. He's the great teacher, teaching us how much the Father loves us. Er ist ein großartiger Lehrer. Er lehrt uns, wie sehr uns der He's Vater liebt. He's the great soul winner, seeking you. Große Seelengewinner. John, er sucht nach dir. John chapter 5, he's the great healer. Johannes Kapitel 5, er ist der großartige Heiler. He walks to the pool. Er geht da zum Teich Siloam. Sees a man. Er sieht da einen Mann. Says to the man. Sagt zu ihm. Want to be healed? Möchtest geheilt werden? Guy says. Der Mann sagt. I have no one to help me. Ich habe niemanden, der mir hilft. Every time I try to get in the healing pool, someone jumps in front of me. Und wenn ich da hinein möchte in diesen in das Heilungsbecken, dann springt jemand vor mir rein. Well, okay. Pick up your bed and get out of here. Hey, nimm dein Bett und raus hier. And he did. Und weg war. Just like that. Einfach so. Jesus, the great healer. Jesus, der großartige Heiler. But this Heiler. Is the Father too. Das ist auch this der Vater. This is the Father. Das ist der Vater. The Father is the great healer. Der Vater ist der großartige Heiler. John chapter 6, Jesus is the bread of life. Johannes Kapitel 6, das Brot des Lebens. John Jesus. Chapter 7, he's the water of life. Johannes Kapitel 7, das Wasser des Lebens. John chapter 8, he's the protector of the weak. Johannes Kapitel 8, er ist der Beschützer der Schwachen. Jesus, we found this woman in adultery. Jesus, wir haben diese Frau im Ehebruch ertappt. Right in the act. Direkt dabei. I mean, right in the very act. Direkt als dabei waren. The law says. Das Gesetz sagt. Kill her. Umbringen. So. Okay. What do you say? Was sagst du? Now imagine if he said. Killer. Stellt euch vor, wenn er gesagt hätte, na, bitte los, bringt sie um. It's what the Bible says, killer. Das, was die Schrift sagt, bringt sie um. I'm just going to throw the story in right now before I forget. It doesn't have to do with killing, but I'm just going to forget it. During this prayer walk, während diesem Gebetsspaziergang, we're in a line of 80 people. Wir haben da so eine Schlange von 80 going Leuten. From place to place in the city. Und da gehen wir von Platz zu Platz in der Stadt. And then we would pray. Und dann beten wir dort. And you change partners with somebody. Und dann wechseln wir die Partner. And you pray with the next partner to the next place. Und betest mit der nächsten Partner oder Partnerin am nächsten Ort. I'm praying with some lady from another church. Und so bete ich da mit einer Person von einer anderen Gemeinde, einer Dame. And there's a guy on a bicycle in front of us. Und direkt vor uns ist ein Mann mit einem Fahrrad. And in front of him is his wife on a bicycle. Und vor ihm ist dann noch seine He's Frau like mit einem really Fahrrad. Really old looking bicycles. Must be from World War II or und something. Und das sind so wirklich so ältere Fahrräder vielleicht noch vom Zweiten and Weltkrieg. And so while we're praying for the city for God to pour out his blessing. Und während wir da so beten für diese Stadt, dass Gott einfach seinen Segen ausschüttet. The woman breaks out of the prayer. Kommt diese Frau da aus dem Gebet heraus. And she says, "Excuse me." Und sagt, "Entschuldigung." But it's illegal to have your bicycle on the sidewalk. Das ist aber gesetzlich unrecht, wenn sie hier ihr Fahrrad auf dem Bürgersteig haben. And he says to her, und er sagt zu ihr. Now he's in the prayer march with us. He's in the prayer march. Er ist im Gebetsmarsch mit uns. And he says, but I'm only going at the same speed you're walking. Aber Entschuldigung, ich gehe doch in dem gleichen Tempo fahre ich hier wie Sie. And she gehen. Says, trotzdem. Ja, even though. It's against the law. Es ist gegen das Gesetz. She says, please take your bike off the sidewalk. Bitte nimm dein Fahrrad von dem Bürgersteig. And then I prayed. Dann habe ich gebetet. Dear Father. Lieber Vater. Do not let this man know that we are Christians. Lass diesen Mann nicht wissen, dass wir Christen sind. So I prayed that. And I thought, if Jesus was here, wenn Jesus da wäre, and I think this is a reflection of that person's father. Ich glaube, das ist einfach ein Bild, das ist eine Reflexion von dem Vater, because den die Person hatte. Because I don't think our heavenly father's like that. Denn ich glaube nicht, dass unser himmlischer Vater so ist. And I think if Jesus was there, ich glaube, dass wenn Jesus dort gewesen wäre, he would have put his arm on the guy. Er hätte einfach seinen Arm da auf den Mann and gelegt. And just loved him like he is. Und hätte ihn einfach so geliebt, wie er da ist. Says, hey, do you need a prayer? Hey, brauchst du ein Gebet? And I think that we are so acted upon by the image of our father or brother or somebody. Ich glaube, dass wir das so einfach betroffen sind von dem Bild unseres eigenen Vaters oder vielleicht von einem Bruder oder jemanden. That we do things that are so not so like God. Dass wir da Dinge tun, die einfach Gott überhaupt nicht entsprechen. But Jesus does this awesome thing. Aber Jesus macht einfach dieses Erstaunliche. You who have no sin, you throw the first stone. Wer von euch keine Sünde hat, der werft den ersten Stein. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, let's make a date, machen wir uns da was aus. And let's go watch the video. Und schauen dann gemeinsam das Video. The real video. Das richtige that Video. Has feelings. And let's watch the expression on this woman. Wo alles drin ist, mit Gefühlen und allem drum und dran. Und schauen wir uns dann an, wie da diese Frau schaut. Who is a hair away from being stoned to death. Die einfach nur ein Haarbreit entfernt ist davon, zu Tode gesteinigt zu werden. These guys have stones in their hands. Und diese Männer, die haben die Steine schon in der Hand. We caught her in the act. What do you say? Wir haben sie direkt getroffen. Da, what do you dabei. Say? Was sagst du? Right in the act. Direkt dabei, wir haben sie gesehen. And they've got stones and there's a crowd of them. Und da ist die ganze Menge versammelt. Sie haben die Steine. Can you imagine this woman, the fear she had, trembling? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Angst sie hatte, dass sie schon am Zittern war? And Jesus is standing there. Und Jesus steht da. And it's her life is now totally dependent on him. Und ihr Leben. What can he do for me? Hängt jetzt völlig von ihm ab. Was kann er für mich tun? So many of them. Da sind so viele gegen sie. And he stoops down. Und er beugt sich zu ihr. And he stands up with the authority of God. Und dann steht er wieder auf mit der Autorität Gottes. You who have no sin. Ihr, wenn ihr keine Sünde habt. Throw the first stone. Dann werft den ersten Stein. Then he stooped down. Und er beugt sich wieder nieder. And the youngest guys started dropping their stones first. No, the oldest guys. Und die Ältesten, sie ließen zuerst die Steine fallen. The younger guys were still there. Und die Jüngeren waren immer noch eventually da. Threw their stones away. Und schließlich ließen sie auch ihre Steine fallen. And this sense that God protects us. Und dass sie dieses Gefühl haben können, dass Gott uns selbst beschützt. The Father protects us. Der Vater beschützt uns. He will never ever leave us nor forsake us. Hebrews 13:5. Er wird uns nie verlassen, uns nie im Stich lassen oder versäumen. So read through the gospel stories. Lest durch die Evangeliengeschichten. Read through the gospel of John. Lest euch das Johannesevangelium durch. Read the story for what it is. Und lies die Geschichten als das, was es ist. Don't try to read the story through the glasses of your human father. Und lest diese Geschichten nicht durch die Augengläser eures menschlichen Just Vaters. Read it for what it is. Lest es einfach nach dem, was es da ist. Get an amplified Bible and let them help you see it for what it is. Und nehmt euch einfach eine erweiterte Bibelversion. And by faith say, you know, this is my father. Und im Glauben sagt, das ist mein Vater. Father, this is who you are. Vater, das ist das, wer du bist. Open up my heart. Öffne mein Herz. I want to live by faith. Ich möchte im Glauben leben. In what the scripture says is true about you. Und einfach glauben, was die Schrift da sagt über dich und glauben, dass das wahr ist. What if Jesus said in John 13? Was wäre, wenn Jesus sagen würde in Johannes Kapitel 13? After the Lord, after they had the supper. Nachdem sie das Abendmahl da gehabt hätten. What if the scripture said, and Jesus sat down, und Jesus setzte sich nieder, took a towel, nahm ein Handtuch, and some water, und etwas Wasser, and said to his disciples, und sagte seinen Jüngern, now I'm going to teach you humility, ich werde euch jetzt Demut lehren. So I want each one of you to wash my feet. Ich möchte, dass jeder von euch meine Füße wäscht. This is very important. Das ist sehr wichtig, dass because ihr das you lernt. Have to learn humility. Denn ihr müsst Demut lernen. You have to learn submission. Wir müssen Unterordnung lernen. So each one of you can wash my feet. Und bitte jeder jetzt von euch einmal, dass er meine Füße wascht. Could have been like that. Es hätte so sein können. It wasn't like that. Aber es war nicht so. He washed their feet. Er wusch ihre Füße. About 10 years ago, I told the story, and I'll end with this. 10 Jahren habe ich diese Geschichte erzählt, damit möchte ich abschließen. I said, did you ever hear the time when Napoleon was in this battle? Hat er jeder von gehört, als Napoleon da in der Schlacht zog? And it was this really intense battle. Und da war die Schlacht, die tobte regelrecht. And it was kind of division in the ranks. Und da gab es so Spaltung unter den militärischen Rängen. So he got all of his officers in the tent. Und da hat er dann alle Offiziere versammelt bei sich im Zelt. And he went and he washed all their feet. Und dann ging er los und er wusch ihnen alle die Füße. And then they won the battle. Und dann haben sie die Schlacht gewonnen. Did you ever hear that story? Habt ihr je diese Geschichte gehört von Napoleon? No, because it never happened. Die ist nie passiert, könnte nicht gehört never haben. Never happened. Nie passiert. Generals don't do that. Weil Generäle das nicht tun. Nobody does that. Niemand macht das. But God the Father. Aber Gott der Vater. God our Father. Gott unser Vater. Does that. Er God macht das. Our Father Gott does that. Unser Amen? Vater, er macht das. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You are so awesome. Du bist einfach so atemberaubend, erstaunlich. Inside our heart and our mind. Du lebst in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserer Seele. In our memory. Nach unseren Gedanken. Are all these false pictures of a father. Wir haben all diese falschen Bilder von unserem irdischen Vater. Of a brother. Oder Bruder. But Jesus is the exact representation of your nature. Jesus ist das perfekte Abbild deiner Natur. We pray tonight. Wir beten heute Abend. Open our hearts. Öffne unsere Herzen. Open our minds. Unsere Gedanken. To understand. Und den Sinn, dass wir verstehen. How much you love us. Wie sehr du uns liebst. How much you seek us. Wie sehr du nach uns schaust. How uns much suchst. You know about our life. Und wie viel du weißt über unser Leben. Even how good wine can taste. Und dass du auch weißt, wie guter Wein schmeckt. You know all these details. Du kennst alle diese Details. And yet we live as orphans. Und doch leben wir so wie Waise. Because of lies that are sown in our heart. Verwaist wegen Lügen in unserem Herzen. Through bad experiences. Durch üble Erfahrungen. So first, if anyone's here tonight, you've never received the love of God into your life. Zuallererst, wenn jemand hier ist. Und du hast noch nie die Liebe Gottes in dein Herz aufgenommen. Maybe you're watching on live streaming. Oder du schaust vielleicht zu beim Livestream. Maybe you're here for the first time. Oder vielleicht bist du hier bei uns zum ersten Mal. You may never be here again. Und wirst vielleicht nie wieder hier sein. But take the love of God with you in your heart. Aber nimm die Liebe Gottes einfach in deinem Herzen für dich mit. The Spirit of our Father. Der Geist unseres Vaters. Is here tonight. Er ist heute. The Spirit of our Father is here. Der Geist unseres Vaters, er ist hier heute. He loves you. Er liebt dich. He seeks you. Er sucht nach dir. He wants to protect you. Und er möchte dich beschützen. He wants to resource you. Er möchte einfach deine Quelle sein. He's the water of life. He wants to meet the deepest need of your heart. Er ist die Quelle, das Wasser des Lebens. Und er möchte einfach deine tiefsten Nöte im Herzen stillen. He's your shepherd. Er ist dein Hirte. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. But speak it. Speak the prayer. Sprich es aus. God in heaven. Gott im Himmel. I would love you to be my father. Ich würde es lieben, wenn du mein Vater würdest. Forgive me of my sin. Vergib mir meine Sünde. Fill me with your spirit. Und fülle mich mit deinem Geist. Through Jesus Christ, your son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Can you pray that prayer? Kannst du das beten? God in heaven. Gott im Himmel. I would love you to be my father. Ich würde es lieben, wenn du mein Vater bist. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. Fill me with your Holy Spirit. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Through Jesus Christ, your Durch Jesus Christus, deinen Sohn. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Can you just sense the Spirit of your Father? Kannst du einfach den Geist deines Vaters spüren? Embracing your heart. Wie er dein Herz einfach umarmt. Penetrating your mind. Und deinen Verstand, deinen Sinn durchdringt. And his desire to take you in his arms. Und sein Verlangen nach dir, dich in den Arm zu nehmen, dich zu umfassen. And just say, I love you. Und dir zu sagen, ich liebe dich. I love you. Ich liebe dich. I'm for you. Ich bin für dich. Take a moment. Nimm dir einen Moment Zeit. And just respond. Smile to God or lift your hand. Reagiere drauf, antworte ihm. Hebe einfach deine Hand. Or just say something nice to him. Sag einfach etwas Nettes zu ihm. He is waiting for you. Er wartet nur auf dich.